Während Raskolnikow dies sagte, sah er zwar Sonja an, aber er kümmerte sich nicht mehr darum, ob sie ihn verstand oder nicht. Das Fieber hatte ihn völlig gepackt. Er befand sich in einem Zustand düsterer Schwärmerei und wirklich hatte er schon allzu lange mit keinem Menschen mehr gesprochen. Und Sonja begriff, dass dieser düstere Katechismus zu seinem Glauben und zu seinem Gesetz geworden war. »Ich erriet damals, Sonja«, fuhr er schwärmerisch fort, »dass die Macht nur dem gegeben wird, der es wagt, sich zu bücken und sie zu ergreifen, sie einfach zu nehmen. Hier gilt nur eines, man muss es wagen.« Mir kam damals ein Gedanke, den vor mir noch nie jemand je gedacht hat. Niemand. Taghell wie das Sonnenlicht stand es plötzlich vor mir. Warum hat es bis heute noch kein einziger gewagt? Und wagt es auch jetzt noch nicht, wenn er all diesen Irrsinn mit ansieht, einfach alles beim Schwanz zu packen und zum Teufel zu jagen? Ich wollte es wagen und mordete. Ich wollte es bloß wagen. Sonja, das war der ganze Grund. »Oh, schweigen Sie! Schweigen Sie!« fuhr ihn Sonja an, krampfhaft die Hände faltend. »Sie haben sich von Gott abgewandt, und Gott hat Sie gestraft und Sie dem Teufel ausgeliefert.« »Ja, nicht wahr, Sonja? Als ich damals in der Dunkelheit dalag und mir dies alles ausdachte, da war es doch der Teufel, der mich versuchte, nicht wahr? Schweigen Sie!« »Spotten Sie nicht, Sie Gotteslästerer. Sie begreifen ja nichts, überhaupt nichts, oh Gott. Nichts, nichts wird er begreifen.« »Sei still, Sonja. Ich spotte durchaus nicht. Ich weiß es ja selbst, dass mich der Teufel verführt hat. Sei still, Sonja, sei still«, wiederholte er düster. »Ich weiß alles. All das habe ich mir immer wieder durch den Kopf gehen lassen und vor mich hingeflüstert, während ich damals in der Dunkelheit dalag. Über all das habe ich mit mir selbst bis in die letzte, kleinste Einzelheit gestritten und weiß alles, alles weiß ich. Und ich war so leid, dieses ganze Geschwätz, so leid. Ich wollte alles vergessen und von neuem anfangen, Sonja, und aufhören zu schwätzen. Glaubst du denn wirklich, ich sei wie ein Dummkopf unbesonnen dorthin gegangen? Auf gut Glück? Nein, ich bin wie ein Kluger, wohlüberlegt hingegangen, und eben das war mein Verderben. Meinst du etwa, ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, dass ich, wenn ich nur damit beginne, mich zu fragen, ob ich denn auch ein Recht auf Macht habe, ich schon allein deswegen dieses Recht auf Macht nicht hatte? Oder wenn ich mir die Frage stellte, ist der Mensch eine Laus, dass dann für mich der Mensch schon keine Laus mehr war, sondern eine Laus nur für den, dem eine solche Frage überhaupt nicht in den Sinn kommt und der ohne zu fragen handelt.